Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Eins teilt sich in zwei. Die Besiegelung eines Schismas, eines Zerwürfnisses. Jeder kennt die Gretchenfrage: Wie hältst du es mit den Antideutschen? Die ja auch all jene umtreibt, die doch gar keinen Begriff davon haben, was die so denken. Die nicht wissen, dass schon der junge Karl Marx sich an einer Kritik der deutschen Ideologie versucht hat. Dass schon er, Marx, die Emanzipation der Deutschen zu Menschen im Schilde führte. Auch der Ausruf "Krieg in deutschen Zuständen" stammt von Karl Marx. Imperialistische Kriegstreiber seien das, diese Antideutschen, islamfeindliche Rassisten, kurz Kapitalisten und US-Freunde im linken Gewand. Was hat es mit denen auf sich? Schon bald nach der Implosion des Realsozialismus im Osten und der Erosion der Systemkritik im Westen in den 90er Jahren bildet sich langsam eine Variante der Linken heraus, die sich nicht länger auf Bewegungstraditionen beruft, sondern sich in der neuen internationalen politischen Konstellation auf die eigentümliche Praxis theoretisch-kritischen Arbeitens zurückgeworfen sieht. Sie fällt in den Theorien Sigmund Freuds und Theodor W. Adornos, aber nach wie vor auch Marxens Bezugspunkte, was sie zunehmend von der alten Linken, von Parteien und den Massen, von Bewegungen und Völkern entfremdet. Die Fraktion der Antideutschen hält sich für die letzte verbliebene Spielart von Antifaschismus. Traditionellere Fraktionen der Linken halten das für einen Spleen und basteln einen Popanz daraus. Nach dem Massaker des 11. September 2001 treibt die Debatte zur Klärung, zur offenen Konfrontation. Die Konfrontation besiegelt die Spaltung, die sich längst abgezeichnet hat. Im Frühjahr 2002, ein halbes Jahr nach dem blutigen Fanal vom 11. September, treffen sich im Rahmen eines Freiburger Symposiums zwei exponierte Kritiker, die sich bisher in vielem einig wähnten. Entlang der von den Veranstaltern gestellten Frage, ob es einen Materialismus geben kann, der nicht antideutsch ist, prononcieren beide Autoren, die sich erklärtermaßen auf radikale Gesellschaftskritik im Gefolge Marxens verstehen, ihre fundamentalen Differenzen. Da ist einerseits Ulrich Enderwitz, der seine Manschetten geltend macht, einen wissenschaftlichen Begriff des Antideutschen überhaupt zu akzeptieren, und er begründet dies. Er zeichnet den deutschen Sonderweg in der staatlichen Forcierung der ökonomischen Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert nach. Und da ist Gerhard Scheidt, der darauf hinweist, dass das induktive Verallgemeinern, das ja die Kritik der Ökonomie mit Recht betreibt, in der Analyse der politischen Sphäre der Staatstätigkeit auf Kosten der Erkenntnis, auf Kosten der Dialektik geht. Ich werde aber jetzt nicht keine identitätsphilosophischen Überlegungen anstellen, mich nicht auf diese Schiene begeben, sondern ich werde versuchen, kurz zu skizzieren, wie einem, der sich nicht als Deutscher begreift, wenn er theoretisiert, unter Umständen der deutsche Sonderweg, diese spezifische Einlassung Deutschlands in den Kapitalismus mit seinem faschistischen Resultat darstellen könnte. Das wird nicht sehr lang dauern und schon deshalb, weil ich meine, dass es vielleicht wirklich sinnvoller ist, dann darüber zu diskutieren. Ich muss allerdings vorher noch etwas doch zu dem Thema dieser Veranstaltung sagen, weil ich eben damit auch meine Schwierigkeiten habe, speziell mit dem Begriff Antideutsch. Ein Materialismus, so heißt es da, ist der möglich, ohne zugleich antideutsch zu sein. Antideutsch, da steckt das Wörtchen Anti drin. Und das Wörtchen Anti hat eine lange Geschichte. Anti ist ursprünglich gar kein Anti, sondern ist kein Negativ, es ist keine Negation, sondern ist die Position des Systems. In der Spätantike und dann im Mittelalter wieder, wo das Anti seine große Bedeutung erlangt in dem Antichrist, da ist der Antichrist das herrschende System, gegen das eine größenwahnsinnige neue Religion auftritt und das es als Antichrist, also als eine Antiposition definiert und denunziert, obwohl es doch eigentlich die herrschende Position ist. Das kehrt in gewisser Weise noch einmal wieder, allerdings nur kurz, in dem Wort Antikommunismus. Da wird noch einmal das herrschende System, nämlich der Kapitalismus, als ein gegen die neue Bewegung, der die Zukunft gehört, aufmüpfendes, aber gleichzeitig also eben auf lange Sicht hoffnungslos unterlegenes Anti deklariert. Später dann ist das Anti aus der Sicht des Systems gesprochen und bezieht sich auf Gruppen oder Tendenzen, Bewegungen, die außerhalb des Systems stehen und denen ans Leder wollen. Also wenn Sie nehmen antiroyalistisch oder später auch antidemokratisch oder antiklerikal oder auch später antihumanistisch, dann haben Sie immer die Situation, dass vom System aus gesehen wird und gesagt wird, da sind Gruppen, Leute, die wollen dem System ans Leder. Wobei es für uns, unseren Zusammenhang, glaube ich, unwichtig ist, ob diese Haltung positiv ist oder so, ob sie negativ ist. Ob man also mit den Gruppen sympathisiert, die dem System ans Leder wollen, oder ob man sie ablehnt, also ob man auf der Seite des Systems selber steht. Und dann macht aber dieses Anti von der Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts eine entscheidende Wendung durch, für die, wie für so vieles andere, Hegel einsteht, der das Gespür für Änderungen hat. Das Anti wird als Moment der Dialektik, im Begriff der Antithese, zu einem integrierenden Bestandteil des Systems selbst. Also System und Anti stehen sich nicht mehr gegenüber, sondern sie sind ineinander verwachsen. Zu einem Stachel im System, Stachel gegen das System, gleichzeitig aber auch Stachel im System und für das System. Das heißt also, wird zu einem treibenden Element, zu der Unruhe, als die der Hegel im Uhrmacher-Jargon, in der Uhrmacher-Sprache, dieses Anti bezeichnet. In dieser Tradition, denke ich, steht das heutige Anti, wenn es sich also in Begriffen artikuliert wie Anti-AKW oder antifaschistisch oder antiimperialistisch. Es steht in dieser Tradition, aber es ist gleichzeitig eigentlich schon für diese Tradition ad absurdum. Nun ist das Anti auch schon bei Hegel dieses Anti, das systemimmanente, das dialektische Anti, auch schon bei Hegel eigentlich nur der dumme Teufel, der die Arbeit des Systems verrichtet. Also wenn man sich den Verlauf der hegelischen Dialektik ansieht, dann mag es also noch so aufmüpfig sein, aber es ist eigentlich nur, wie gesagt, die Triebkraft des Systems selber. Aber das ist das heutige Anti nicht einmal mehr, sondern das heutige Anti ist die abstrakte, die unendliche Negativität, in der der verharrt, der sieht, dass das System zum Verderben angesehen ist, dass das System das Falsche ist, und der nun versucht, eine Position dagegen zu beziehen, die aber eben nur die Position der abstrakten Negativität sein kann. Das ist kein Vorwurf, sondern ich denke, das hängt zusammen mit der Totalität des Systems selber, dass heute ein Anti tatsächlich eigentlich immer nur Abwehr, abstrakte Ablehnung sein kann. Wo sie das nicht ist, das könnt ihr bei den Grünen studieren, da wird sie eben zu einem direkten Moment der Affirmation. Aber bei diesem Anti, finde ich nun, also ist Antideutsch noch einmal ein Gipfel der abstrakten Negation. Denn hier wird ein Begriff, das Deutsch, der nichts von politischen Konnotationen hat, sondern selber schon ein Ideologem des Systems ist, mit dem das System sich falsch beschreibt. Aus guten Gründen oder vielmehr aus schlechten Gründen und schlechten Absichten, wird das sozusagen als Ausgangslage akzeptiert und man setzt sich jetzt dagegen. Das heißt also, man bewegt sich auf dem Boden der Ideologie, die man doch eigentlich per Anti bekämpfen will. So wenig Deutsch eine politische Kategorie ist, so sehr sie eben nur ein Ideologem des Faschismus selber ist, jedenfalls in dem Kontext, in dem sie hier gemeint und gebraucht wird, so sehr ist dieses Anti, das sich dagegen setzt, eben auch schon dem Verfallen als abstrakte Negativität, gegen das sie sich setzt. Und deshalb habe ich Manschetten, diesen Begriff überhaupt in den Mund zu nehmen. Ich habe eingewilligt, dass also darunter diskutiert wird, weil ich nicht um Worte glaube. Aber ich wollte noch einmal zu Protokoll geben, dass ich also diesen Begriff für denkbar unglücklich halte. Der andere Teil des Titels dieser Veranstaltung, Materialismus, mit dem komme ich dann schon leichter klar. Vorausgesetzt allerdings, aber darüber dürfte auch Einigkeit herrschen, es handelt sich nicht um die hedonistische Spielart, nicht um den Materialismus eines Demokrit, eines Epikur, eines Lukrez, eines Feuerbach, der suggeriert, dass das Verhältnis zur Materie, dass es damit zum Besten bestellt sei, und der eigentlich nichts wiedergibt als die Position des saturierten Bürgers, desjenigen, der durch die Arbeit anderer in einem kommoden und freien Verhältnis zur Materie sich bewegt, sondern wenn gemeint ist, das, was der Marx uns definiert hat als den historischen Materialismus, ein Materialismus, der sich eher negativ bestimmt, der nämlich sieht, dass das Verhältnis zur Materie, der Stoffwechsel mit der Natur, die gesellschaftliche Reproduktion, gerade nicht gegeben ist, beziehungsweise nur unter Bedingungen der Zweckentfremdung gegeben ist, nämlich gestellt ist in den Dienst gesellschaftlicher Machtkämpfe, in der bestimmte Gruppen über andere Gruppen den Sieg davon tragen wollen und sich eben die Verfügung über die Materie, Verfügung über die gesellschaftlichen Reproduktionsmittel, Verfügung über eben diesen Stoff, mit dem gewechselt wird, verschaffen wollen. Also dieser historische Materialismus ist eigentlich einer, der das Verhältnis zur Materie als Desiderat einklagt, weil er sieht, dass gesellschaftliche Machtkalküle, Klassenkämpfe für zumindest große Teile der Gesellschaft das vernünftige oder auch angenehme Verhältnis zur Materie verhindern. Dieser Materialismus, der hat in der Geschichte so viele Gesichter, soweit er also eine Kritik der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ist, wie das, wogegen er sich richtet. Und die neuzeitliche Form gegen die ein solcher Materialismus gesellschaftliche Form, gegen die ein solcher Materialismus sich verwahren muss, die er kritisieren muss, gegen die er kämpfen muss, das ist der Kapitalismus als die Ausdrucksform, die herrschende Ausdrucksform dessen, was durch die Geschichte hindurch, was ich eben als Machtkalküle bezeichnet habe, was durch die Geschichte hindurch ein vernünftiges oder ein angemessenes Verhältnis zur Materie gerade verhindert. Der Kapitalismus ist es heute, der durch die Wertproduktion und durch die gesellschaftlichen Machtinteressen, die sich hinter der Wertproduktion verbergen, Materialismus als ein erfülltes Verhältnis zur Materie verhindert. Und in diesem Kontext, wenn man den Materialismus so sieht, dann muss natürlich auch jeder Materialismus, jeder historische Materialismus, den deutschen Kapitalismus aufs Korn nehmen, der ein Teil des sich entwickelnden europäischen und dann auch weltweiten Kapitalismus ist, in dem eine Rolle spielt und insofern also ebenso kritikwürdig ist wie der andere Kapitalismus auch. Er muss ihn aufs Korn nehmen, allerdings muss er gleichzeitig, das ist das Problem, mit dem wir uns ja schon auch in diesem Kontext reichlich beschäftigt haben. Er muss ihn gleichzeitig würdigen in der besonderen Form, in der er auftritt. Dieser Kapitalismus deutscher Prägung entsteht aus einer eigentlich kümmerlichen Situation. Deutschland ist ein Nachzügler. Deutschland kommt zu spät, kommt praktisch erst richtig im 19. Jahrhundert in die Gänge und sieht sich einem schon relativ weit entwickelten westlichen Kapitalismus gegenüber. Und sucht nun, um Anschluss zu gewinnen, beziehungsweise auch um eine Vormachtstellung im Rahmen dieser kapitalistischen Entwicklung zu erringen, sucht nun auf einem, wie das also im gängigen Jargon heißt, auf einem Sonderweg, diese Kluft, die ihn von dem avancierten Kapitalismus trennt, zu überbrücken. Es praktiziert eine modifizierte Form von Kapitalismus, um den Anschluss an den normalen Kapitalismus zu gewinnen. Dieses Bemühen führt zweimal in die Katastrophe. Salopp gesagt, Deutschland fällt zweimal auf die Schnauze. Das eine Mal im Ersten Weltkrieg, das ist das Ende des ersten Bemühens um diesen Anschluss, und das zweite Mal im Zweiten Weltkrieg. Das eine Mal gerät Deutschland mit seinem Bemühen, Anschluss zu gewinnen oder auch eine Vormachtstellung zu erringen, gerät es dem etablierten imperialistischen Machtsystem Europas und auch schon Amerikas ins Gehege und wird in seine Schranken gewiesen. Das zweite Mal legt es seinen Versuch, kapitalistisch zu reüssieren, von vornherein auf Konfrontation an. Es schlittert also sozusagen durch eben diesen Versuch zielstrebig in den Zweiten Weltkrieg hinein und erleidet die nächste Niederlage. Insofern ist Deutschlands Beitrag zur kapitalistischen Entwicklung eher lächerlich, wenn er nicht so traurig wäre. Aber ich würde mal sagen, eher lächerlich. Man sieht, dieser Sonderweg funktioniert nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg scheint, der Kapitalismus westlich, liberalistische Prägung, das Feld zu behaupten. Und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg scheint sich in dieses wiederhergestellte Spektrum des normalen kapitalistischen Weges, des normalen liberalistischen Kapitalismus einzureihen. Dem ist allerdings, wie wir wissen, nicht ganz so. Es gibt bestimmte Merkmale, ausgebildet vom deutschen Kapitalismus, die eine gewisse Zukunftsträchtigkeit beweisen und die heute vielleicht doch im weltweiten Kapitalismus eine größere Rolle spielen, als das Deutschland auf seinem damaligen Sonderweg anzusehen war. Der Grund dafür, denke ich, ist zu suchen in den besonderen Krisen, von denen der späte Kapitalismus, der Kapitalismus unserer Tage, heimgesucht wird und die ihn dazu veranlassen, bestimmte, zumindest strukturell, nicht unbedingt reell, bestimmte Techniken, bestimmte Mechanismen zu übernehmen oder jedenfalls nachzubilden, die der deutsche Kapitalismus auf seinem Sonderweg ausgebildet hat. Die besonderen Merkmale, die der deutsche Kapitalismus auf seinem Sonderweg ausbildet, die sind den besonderen Problemen geschuldet, mit denen er sich eben wegen seines Nachzüglertums bzw. wegen seiner Probleme, in die ihn seine Entwicklung davor gestürzt haben, konfrontiert sieht. Und sie haben beide, ich will es vor allem zwei nennen, und sie haben beide mit der besonderen Rolle zu tun, oder sie haben, finden beide ihren Ausdruck in der besonderen Rolle, die der Staat spielt. Da ist zum einen die Tatsache, dass in der wilhelminischen Ära, also dort, wo die zurückbliebene deutsche Gesellschaft Anschluss an den kapitalistischen Standard gewinnen will, da ist also zum einen die Tatsache, dass dieses Kapital, zurückgeblieben wie es ist, aus eigener Kraft das nicht vermag und dass deshalb der Staat Wirtschaftslenkungsfunktionen übernimmt, die er in dieser Form bis dahin noch nicht praktiziert hat. Der Staat muss quasi dem privaten Kapital den Weg ebnen, muss ihm den Weg weisen, muss ihm Schützenhilfe leisten. Er tut das, indem er als wesentlicher Auftraggeber funktioniert, indem er also infrastrukturelle Maßnahmen forciert, die dem Kapital ermöglichen, rasch auf die Beine zu kommen. Er tut das, indem er also Modernisierungsbestrebungen unterstützt, Deutschland dann einen gewissen Vorsprung, man denkt an die chemische Industrie, gegenüber den anderen Staaten verschafft. Und er tut es auch, indem er also bestimmte soziale Bedingungen schafft, die der kapitalistischen Entwicklung den Weg erleichtern. Denken wir negativ an die Sozialistengesetze, denken wir positiv an die Sozialgesetzgebung, die damals als sehr fortschrittlich gilt, die deutsche. Hier ist der Staat direkt damit befasst, die sozialen und die ökonomischen Bedingungen zu schaffen, die dem deutschen Kapital einen raschen Anschluss an den Weltstandard ermöglichen. Damit ist der wilhelminische Staat auch sehr erfolgreich. Binnen 30, 40 Jahren gelingt es auf diesem Weg, den deutschen Kapitalismus an die Spitze des Europäischen zu bringen. Nur, wie gesagt, dummerweise ist das um den Preis dessen erkauft, dass Deutschland dem vorhandenen imperialistischen und kapitalistischen europäischen Gefüge da hineingerät und deshalb also indirekt, vielleicht aber auch direkt, das ist eine strittige Frage bei den Historikern, den Ersten Weltkrieg provoziert, wo er mit seinen Errungenschaften Schiffbruch erleidet. Nach dem Ersten Weltkrieg ist der Staat in Deutschland erneut ökonomisch gefordert. Eigentlich nicht nur in Deutschland, denn die Krise, auf die er reagieren muss und die sich im Laufe der 20er Jahre herausbildet und dann also in der Weltwirtschaftskrise zuspitzt, diese Krise ist, wie der Name ja schon sagt, ist weltweit. Nur dass in Deutschland diese Krise, sie ist eine Absatzkrise, dadurch so virulent ausfällt, dass dank der Inflation, von der schon an anderer Stelle die Rede war, dank der Reparationszahlungen, dank verschiedener anderer Faktoren, sie besonders krass ausfällt. Diese Absatzkrise, die dadurch entsteht, dass nach dem Ersten Weltkrieg auf relativ hohem Produktivitätsstandard, nicht zuletzt auch durch die technischen Errungenschaften des Ersten Weltkriegs gefördert, relativ schnell die Produktion hochgefahren wird, während gleichzeitig die Kaufkraft auf der anderen Seite, also die Möglichkeiten des Absatzes der so schnell produzierten Waren, sehr beschränkt ist. Es kommt zu einer Verstopfung des Markts. Die Verstopfung des Markts führt zur Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit mangels Kaufkraft verstärkt die Verstopfung des Marktes. Und so kommt es also relativ schnell zum Kladderadatsch. Und die wirtschaftliche Tätigkeit kommt weitgehend zum Erliegen. Hier ist nun der Staat gefordert, eine Wertproduktion, die eigentlich durch sich selber zum Erliegen gekommen ist oder durch dieses relative Ungleichgewicht zwischen der Produktivkraft, die da so viel auf den Markt schmeißt, und der geringen Kaufkraft. Der Staat ist also jetzt gefordert, diese Wertproduktion trotzdem wieder in Gang zu bringen. Und der tut das, und damit sind wir beim Faschismus, indem er sich selber an die Stelle der privaten Konsumenten als Großkonsument, als Hauptauftraggeber der Wirtschaft andient. Er befriedigt in Anführungsstrichen seine spezifischen staatlichen Bedürfnisse, er leiert große infrastrukturelle Projekte an und er investiert in die Rüstung. Um dies aber tun zu können, muss dieser Staat, und das ist also das Problem des deutschen Faschismus, muss er sich abschotten und muss er nach innen Konsumverzicht durchsetzen. Und das kann er nur durch die spezifischen sozial-integrativen Maßnahmen, von denen auch schon hier die Rede war, und die ihn als spezifisch faschistischen ausweisen. Die ihn einerseits politisch gesehen als die nationalsozialistische Arbeitsfront ausweisen, als die er sich präsentiert, ökonomisch gesehen, ich sagte politisch, und andererseits politisch gesehen als den Führerkult, nicht den Volksgemeinschaftsstaat, als der er sich etabliert. Auch dieses Verfahren, wenn man so will, ist relativ erfolgreich. Im Schatten der Rüstungsproduktion und der infrastrukturellen Maßnahmen kommt es auch relativ schnell wieder zu einer Vergrößerung, immer allerdings auf der Basis dieser relativen Autarkie des deutschen Staates, zu einer relativen Stärkung der privaten Konsumkraft, und es geht den Leuten also soweit auch ganz gut. Das Dumme ist nur, dass das ganze Modell gebaut ist auf ein Kreditsystem, das den deutschen Staat nolens volens zwingt, und das ist in der Tat darauf angelegt, die nicht produktiven Güter, die er da geschaffen hat, nämlich die Rüstungsgüter, quasi produktiv zu verwenden, nämlich sie im Krieg einzusetzen, um Beute zu machen und um sich Ländereien, die ausbeutbar sind, zu verschaffen und so weiter. Und das Ende, das Ergebnis dieses Verfahrens ist der Zweite Weltkrieg und ist das Scheitern des Versuchs. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es dann erst einmal zu einer relativen Konsolidierung der Situation. Der deutsche Sonderweg ist zu Ende. Und die Notwendigkeit, die im Krieg zertrümmerten Anlagen und Güter wieder aufzubauen, sorgen für ein relativ kontinuierliches und relativ anhaltendes Wachstum. Mittlerweile allerdings, und das ist das Neue, ist die relative, auf einem Ungleichgewicht zwischen Kaufkraft und Angebot basierende Absatzkrise der 20er Jahre einer, wie ich sagen würde, absoluten Absatzkrise, einer chronischen Verstopfung der Märkte gewichen, einer Überfüllung der Märkte, Übersättigung der Märkte, die es ständig zu einem Problem werden lässt, wie die Wertproduktion weitergehen kann, wenn es ihr nicht gelingt, die Massen von Waren, die sie auf dem Markt wird, vorher abzusetzen und also die Wertrealisierung zu schaffen, die aber auch die Bedingung dafür ist, dass wieder neu produziert werden kann. Und in dieser Situation, denke ich, ist der Staat abermals gefordert und er ist mit strukturell ähnlichen Leistungen gefordert wie denen, die ich also im Rahmen meiner Kurzdarstellung des deutschen Sonderwegs geschildert habe. Er ist einerseits gefordert mit Wirtschaftslenkungsfunktionen oder Wirtschaftsantriebsfunktionen. Angesichts der Krise, der chronischen Krise, Absatzkrise, in der unsere Gemeinwesen, unsere westlichen Gemeinwesen stecken, muss die Wirtschaft quasi sich selbst ständig neu projizieren, muss sich ständig selber überholen, muss ständig Anschluss an sich selber gewinnen, um eine Absatzsituation zu schaffen, die wieder nicht krisenhaft ist. Das heißt also, muss sich ständig aus der krisenhaften Rückständigkeit, in der sie sich befindet, zu neuen produktionstechnischen und produktspezifischen Niveaus hinaufkatapultieren. Sie muss das praktizieren, was also heute unter den Schlagworten Innovation und Bedarfsschöpfung läuft. Sie muss aus der Unabsetzbarkeit der Produkte, die Läger füllen, muss sie in neue Bereiche einer Produktion vorstoßen, die wieder Absatzchancen hat. Und das sehen wir, wie das geschieht bei den aufeinanderfolgenden Generationen von Elektronik, bei den immer neuen Verkehrs- und Transportsystemen, die kreiert werden, die sogenannten neuen Kommunikationstechniken, bis hin zu Mikrowelle und Inlineskater. Vorhin kam ich an einem Geschäft vorbei, das war vollgestopft mit Stofftieren, die man sich an den Rucksack hängt oder auch ins Wohnzimmer stellt. Also es werden sehr viele nützliche Produkte geschaffen und es muss ständig angesichts dieser sich fortschreitenden Absatzkrise müssen eben ständig neue Sphären der Produktion erschlossen werden. Vielleicht nicht bei den kleinen Bärchen, aber doch bei der Elektronik oder bei den Kommunikationssystemen geht das nicht ohne Hilfe des Staates. Die Entwicklungskosten, die Investitionskosten sind so riesig, dass der Staat ständig gefordert ist, mit Steuermitteln dort einzugreifen, also als starker, ökonomisch aktiver Staat zu fungieren, der hilft, dass die neuen Niveaus, die da erreicht werden müssen, auch wirklich erreicht werden. Das Problem ist allerdings, dass der Staat bei dieser seiner Wirtschaftslenkungsfunktion eben nicht wie der wilhelminische Staat damals von einem relativ konsolidierten, wenn auch rückständigen Niveau ausgehen kann, sondern dass er selber schon unter Bedingungen der chronischen Krise agiert. Also die Krise, die dadurch da ist, dass die vorhandenen Produkte eigentlich nicht mehr abgesetzt werden können, und die Krise, die dadurch immer neu entsteht, dass die neu entwickelten Produkte mit solchem technischen und Produktivitätstempo produziert werden, dass sie im Nu selber wieder zu einer Absatzkrise, einer neuen führen und also insofern die Situation eigentlich nur verschärfen. In dieser Situation ist der Staat eben nicht nur als Wirtschaftslenker gefragt, er muss also nicht nur für neue Produktionstechniken und neue Produktpaletten sorgen, sondern er muss eigentlich auch gleich noch die Konsumenten, die Märkte dafür liefern. Wo soll er die finden? Sicher nicht in der dritten Welt, die eben diese Staaten, die jetzt vor ihrer ständigen Absatzkrise stehen, ja gründlich genug ausgeplündert haben über die Rohstoffpreise und vermutlich auch nicht so schnell, wenn auch die Hoffnungen unserer Staaten sich immer wieder darauf richten, in den sogenannten Schwellenländern, wo ja auch also dann doch die großen Projekte, die dort mit unserer Hilfe und von unserer Industrie in Gang gesetzt werden, doch meistens wieder durch Kredite, durch Staatskredite von unserer Seite abgedeckt werden müssen. Also bleibt eigentlich nur, das ist die gegenwärtige Situation, dass die Industrieländer sich gegenseitig ihre Konsumenten abjagen, sich gegenseitig ihre Märkte streitig machen. Um das aber tun zu können, müssen sie billig produzieren. Sie müssen billiger produzieren als die ausländischen Konkurrenten. Das heißt also, der Staat sieht eine Möglichkeit, der lahmenden heimischen Industrie zu helfen, wenn es ihm gelingt, durchzusetzen, dass die heimischen Produkte so billig produziert werden, dass sie in den anderen Industrieländern abgesetzt werden können. Also es ist eine latente, unmerkliche, gewaltige Konkurrenz im Ganzen. Die Stichworte dazu sind Wettbewerbsfähigkeit, Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des Wirtschaftsstandorts. Die Wirtschaft lässt sich nur auf vollen Touren erhalten, Arbeitsplätze lassen sich nur sichern, wenn es gelingt, billiger als die anderen zu produzieren, um die Waren im Ausland absetzen zu können. Das aber lässt sich nur machen, lässt sich nur erreichen, wenn die Produzenten im eigenen Land zurückstecken, wenn sie den Gürtel enger schnallen, wenn Lohnnebenkosten gesenkt werden, auch eines dieser Slogans, wenn mit anderen Worten und deutlicheren Worten Sozialstaat abgebaut wird. Sozialstaat in stärkerem Maß abbauen, aber kann der Staat nur, wenn er auf die alten volksgemeinschaftlich integrativen Techniken zurückgreift, die der Faschismus ausgebildet hat. Nicht unbedingt schon in der institutionellen, mörderischen Form, in der der Faschismus sie praktiziert hat, aber sozusagen in der konsensuellen Form, wo also alle Beteiligten an der Volksgemeinschaft, sprich also alle bundesrepublikanischen Bürger, wissen, dass sie Opfer bringen müssen, dass sie mitwirken müssen, dass wir alle, wie es heißt, in einem Boot sitzen, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass die ausländische Konkurrenz ausgestochen werden muss, dass Schmarotzer am Volkskörper in Schach gehalten werden müssen, dass die fremde Arbeitskraft gar nicht oder nur gesteuert integriert werden, ins Land werden gelassen darf und so weiter. Dieser Konsens, und da stimme ich mit vielen Rednern, die das hier geäußert haben, durchaus überein, der ist heute wahrscheinlich schneller zu erreichen und präsenter, als er es in der Weimarer Republik war, als der Faschismus sich etablierte. Dennoch denke ich, dass also man noch den Unterschied machen sollte, dass diese Techniken, die Wirtschaftslenkungsfunktionen einerseits, von denen ich sprach, und die Sozialintegrationsfunktionen andererseits, also die beiden Erbschaften, die der deutsche Sonderweg in genere und dann der Faschismus in specie, der deutsche Faschismus in specie, uns und der Welt hinterlassen haben, dass also die Ähnlichkeit doch eher strukturell als reell zu fassen ist. Die heutigen Mechanismen der Wirtschaftslenkung haben, denke ich, doch sehr wenig zu tun mit der Art, wie der bismarckische Staat dem privaten Kapital im Land aufgeholfen haben. Und dass die Reaktion des Staats auf die totale und chronische Absatzkrise, in der wir uns befinden, in der unsere Industriestaaten sich befinden, relativ wenig zu tun hat mit der relativen Absatzkrise zu Ende der 20er Jahre, die dann direkt den Weg für den Faschismus geebnet hat, das denke ich, ist also aus den paar Bemerkungen, die ich vorhin gemacht habe, deutlich geworden. Insofern würde ich meinen, wenn man mich fragt, ob ein Materialismus notwendig antideutsch sein muss, dann in dem allgemeinen Sinne, dass Deutschland ein Teil des kapitalistischen Systems ist, selbstverständlich muss jeder Materialismus antideutsch sein. Wenn damit gemeint ist, dass die spezifische Stoßrichtung des Materialismus, des heutigen historischen Materialismus, sich gegen den deutschen Sonderweg und die spezifische Form der Praktizierung des Kapitalismus, die durch ihn ausgebildet worden ist, richten soll, dann bezweifle ich das stark, weil ich denke, also mit diesen strukturellen Übernahmen oder Adaptionen, die aus dem deutschen Sonderweg stammen, ist das, was heute herrscht, ein Kapitalismus traditioneller Prägung, zu dem der deutsche Sonderweg beigetragen hat, aber auch nicht mehr. Und das gilt, denke ich, auch, und das ist natürlich wahrscheinlich der heikelste Punkt hier, gilt auch für den Antisemitismus. Für Deutschland war, ob es das heute noch ist, weiß ich nicht, ich bezweifle es, aber das würde ich offen lassen, für Deutschland war der Antisemitismus sehr wichtig, sehr konstitutiv. Und insofern ist er von dem Faschismus der traditionellen Prägung auch nicht zu trennen. Und ich denke, er ist in der Tat dann dort als ein integrierendes Moment dieses Faschismus zu behandeln. Sowohl der Bismarckische Staat hat den Antisemitismus gebraucht, als auch der Faschismus. Der eine, weil er seine Bürger durch den Buhmann des liberalistischen Juden in Schach halten musste, der also Kapitalist ist, ohne die rechte Solidarität mit dem Volksganzen zu beweisen. Das war dort die Figur. Und dann der Faschismus, der brauchte den Juden als den anarchistischen oder kommunistischen Juden, um also seine eigene Arbeiterschaft auf Vordermann zu bringen und ihr beizubringen, dass also nur die Arbeitsfront, die nationalsozialistische Arbeitsfront, die angemessene Form der gesellschaftlichen Betätigung ist. Insofern war diese Negativpole des Juden, einmal als liberalistischer Bürger und das andere Mal als anarchistischer Kommunist, war für den deutschen Sonderweg außerordentlich wichtig. Ich bezweifle allerdings, dass dieser Antisemitismus, selbst wenn er in den deutschen Köpfen noch stecken mag, dass der also für die weitere Entwicklung des Kapitalismus und vor allen Dingen auch für die Erkennbarkeit des Kapitalismus und seiner Mechanismen sonderlich relevant ist. Ja, also ich möchte zunächst da direkt anschließen und dann aber doch etwas weiter ausholen und auch auf dein Buch Antisemitismus und Volksstaat eingehen. Also zunächst einmal hast du den Begriff des Deutschen relativ ausgiebig verwendet, dafür, dass du ihn am Anfang als so problematisch eingeschätzt hast. Sprichst sogar vom Kapitalismus deutscher Prägung oder vom deutschen Kapitalismus und wirst natürlich jetzt sofort einwenden können, dass er hier als historischer Begriff seinen Platz hat und nicht als kritischer, allgemeiner, theoretischer Begriff. In der Theorie wäre von dem, was deutsch ist, sofort zu abstrahieren zugunsten eines Begriffs wie Nation oder Nationalismus, so wie man ja auch in der Ökonomie sofort von einem Ding wie der Textilindustrie abstrahieren kann zugunsten des Begriffs der Industrie oder des Kapitals. Und diese Historisierung, die du hier betrieben hast, diese Historisierung des Deutschen, die scheint mir gerade das Problematische zu sein. Also hier liegt eine Trennung zugrunde, du betonst es ja dann auch mit dieser Bedeutung des Strukturellen gegenüber dem Reellen. Also hier ist auch diese Trennung vorhanden zwischen dem Strukturellen, mit dem man abstrahieren kann von der geschichtlichen Konstellation, und dem Reellen sozusagen, dass die geschichtliche Konstellation selber ist. Also in dieser starren Trennung sehe ich zunächst schon das Problematische. Und du selbst stößt aber dann auch an die Grenzen. Denn sobald du von der Krisenbewältigung sprichst, musst du auch eingestehen, dass sozusagen die historischen Merkmale plötzlich Bedeutung gewinnen können und Zukunftsträchtigkeit besitzen für zukünftige Forderungen der Krisenbewältigung, die an den Staat gerichtet werden. Aber auch hier nimmst du das dann sozusagen wieder zurück, indem du von strukturell ähnlichen Forderungen sprichst, die die heutige Situation dem Staat stellt. Strukturell ähnlich, wie ehemals der deutsche Staat sie tatsächlich realisiert hat. Nun denke ich, es widerstreitet einfach eben einem theoretisch denkenden Menschen einer Besonderheit, wie sie durch das Wort Deutsch bezeichnet wird, einer solchen Besonderheit den Rang eines allgemeinen Begriffs zu geben. Ich habe das schon gesagt, also die automatische Tendenz der Theorie besteht darin, davon zu abstrahieren, zugunsten eines Allgemeinen, zugunsten eben im Falle der deutschen Ideologie, zugunsten des Begriffs einer nationalen Ideologie, wie jede andere auch, könnte man dann sagen. Und andererseits denke ich, dass ja gerade das Verdienst deiner Bücher darin besteht, den Staat in die Kritik der politischen Ökonomie hineingenommen zu haben. Und ich brauche da mich nicht in längeren Präliminarien zu ergehen, was die Wertschätzung deiner Bücher betrifft, in dieser Hinsicht den Staat in die Kritik der politischen Ökonomie hineingenommen zu haben und das gerade unter dem Gesichtspunkt der Krise, der Krisenbewältigung. Ich denke, es besteht, wenn man den Staat in die Kritik der politischen Ökonomie einbezieht, dann müsste der Besonderheit von vornherein ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. Das heißt, was ich kritisieren würde an dem Buch Antisemitismus und Volksstaat, ist, dass er in diesem Einbezug des Staats in die Kritik der politischen Ökonomie sich zu sehr an der ökonomischen Begrifflichkeit orientiert. Das heißt, die Möglichkeit nicht in Betracht zieht, dass sich im Verhältnis zum Staat eine andere Beziehung zwischen Allgemeinem und Besonderem herstellt als im Kapitalverhältnis. Was ich meine ist, dass der Staat sozusagen vom Ausnahmezustand her bestimmt werden muss. Und in diesem Ausnahmezustand spielt dann auch die Besonderheit natürlich eine ganz andere Rolle, als sie im Zustand der Regel spielt. Im Zustand der Regel kann man eben von der Besonderheit abstrahieren. Da kann man eben dann auch von der Textilindustrie abstrahieren zugunsten der Industrie, es sei denn, man macht einen historischen Exkurs über die Entstehung des Kapitalismus, über die ursprüngliche Akkumulation, über die Phasen, die der Akkumulation vorausgingen. Aber im Fall des Staats, im Fall der Krisenbewältigung, im Fall des Ausnahmezustands kann man eigentlich von dieser Besonderheit nicht abstrahieren. Und das ist das Eigenartige, das ist sozusagen auch das Paradoxe, das real paradoxe Problem, mit dem wir es zu tun haben und das durch einen paradoxen Begriff wie antideutscher Materialismus zum Ausdruck gebracht wird. Dass man von der Besonderheit nicht abstrahieren kann. Und dadurch bekommt, so wie ich es sehe, der Materialismus tatsächlich ein unaufhebbares spekulatives Moment, weil er sich ja sozusagen im Unterschied zur Theorie, die es immer nur mit der Regel zu tun hat, weil er sich ja mit der Möglichkeit des Ausnahmezustands beschäftigt, soweit er das Verhältnis zum Staat betrachtet. Oder jedenfalls sich mit dem Ausnahmezustand beschäftigen sollte. Also er denkt sozusagen nach über die Extremsituationen und da wird dann plötzlich das Besondere zum Allgemeinen der Krisenbewältigung. Das heißt, wenn du kritisiert hast an verschiedenen Ausführungen hier, dass die Wertform als ein deutsches Phänomen begriffen wird oder dass das Deutsche direkt auf die Wertform zurückgeführt wird, dann hat es natürlich mit diesem Problem zu tun, dass sozusagen in einer bestimmten Situation, in der Situation der Krisenbewältigung, das Besondere tatsächlich zum Allgemeinen werden kann. Und die Theorie kommt da irgendwie nicht weiter, wenn sie einfach nur nach der Regel verallgemeinert. Und so denke ich, auf diese Weise wären die Konstellationen der Vergangenheit zu begreifen, also auf diese Weise wären nicht einfach nur Zukunftsprognosen zu machen, sondern auf diese Weise wären eigentlich alle Konstellationen zu betrachten, die der Vergangenheit, die der Gegenwart und auch mögliche Konstellationen der Zukunft. Das heißt, ich denke, dass man nur mit so einem anders gefassten Verhältnis von Besonderheit und Allgemeinheit, wenn man die Rolle des Staats betrachtet, dass man nur dann die Konstellationen der beiden Weltkriege, den Konstellationen der beiden Weltkriege gerecht wird und auch nur dann dem gerecht wird, was sich seit 1989 herausbildet. Ja, weil mit dem Begriff des Nationalismus oder der Nationen, der sozusagen die einzelnen Nationalismen einander gleichsetzt und gegenübersetzt, wird man ja nicht viel verstehen können von dem, was im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Also auf dieser Ebene kommt man da nicht weiter, um diese Konstellationen zu erfassen. So viel zu dieser wirklich paradoxen Bezeichnung antideutscher Materialismus. Ich möchte jetzt noch auf diese Trennung eingehen, die ich am Anfang kritisiert habe, diese Trennung zwischen strukturellem und reellem, zwischen den allgemeinen strukturellen Gesichtspunkten und der besonderen funktionellen Ausprägung oder, wie du das auch nennst, zwischen den charakterologischen Besonderheiten auf der einen Seite und den strukturellen Prinzipien auf der anderen Seite. Da wäre eben die Frage, ob diese Position tatsächlich eine gemeinsame ist. Das heißt da, waren wir uns denn nicht immerhin darin einig, dass der volksdemokratische Faschismus eine logische oder jedenfalls krisen- bzw. notstandslogische Konsequenz des repräsentativ-demokratischen Kapitalismus ist und der Nationalsozialismus insofern als eine durch die besonderen Umstände Deutschlands begünstigte frühe Ausbildung oder Vorform einer der kapitalistischen Entwicklung insgesamt eingeschriebenen Rezeptur gelten kann. Also hier ist sozusagen wieder diese Historisierung da, aber im nächsten Satz schreibst du dann, wobei Früh- oder Vorform gar nicht so sehr im historisch-exemplarischen als vielmehr bloß im systematisch-paradigmatischen Sinne verstanden werden soll. Das heißt, so schreibst du weiter, das heißt unter der Annahme, dass nur unter allgemeinen strukturellen Gesichtspunkten, und hier nennst du Intervention des Staats, Zusammenschluss von Kapital und Arbeit, Schaffung eines die gemeinschaftliche Identität terroristisch festklopfenden Feindbilds, nicht aber unbedingt unter dem Aspekt seiner besonderen funktionellen Ausprägung, und hierzu zählst du Führerkult, volksgemeinschaftliche Arbeitsfront, Antisemitismus, der deutsche Faschismus wegweisend gewesen ist. Es ist mit anderen Worten durchaus denkbar, dass zukünftige faschistische Entwicklungen ohne die charakterologischen Besonderheiten des deutschen Faschismus, wenn auch nicht ohne seine strukturellen Prinzipien, auskommen werden. Das heißt, bei dieser für meine Begriffe ganz starren Trennung schlägst du den Antisemitismus kurzerhand auf die Seite der charakterologischen Besonderheiten. Und da würde ich dann protestieren bei dieser einfachen Trennung, weil es ist ja das Problem sozusagen am Antisemitismus, dass der Antisemitismus selber diese Trennung oder vielmehr diese Spaltung in sich enthält. Das heißt, auch hier hat man es ja einerseits mit einer charakterologischen Besonderheit, andererseits mit strukturellen Prinzipien zu tun. So stellt sich ja auch immer wieder die Frage, etwa wenn es um Antisemitismus in der Linken geht, ist diese berühmte Imagination einer Abspaltung des Schaffenden vom raffenden Kapital bereits antisemitisch, auch wenn das raffende Kapital noch gar nicht in fantasierten Juden personifiziert wird? Ist das dann schon antisemitisch? Ist das noch nicht antisemitisch? Das heißt, es stellt sich auch hier im Antisemitismus selber gewissermaßen immer wieder die Frage, in welchem Zusammenhang strukturelle Prinzipien, strukturelle Gesichtspunkte und charakterologische Besonderheit stehen. Oder in anderer Weise stellt sich ja die Frage des Verhältnisses von Besonderheit und Allgemeinheit, auch wenn man den sekundären Antisemitismus nach Auschwitz betrachtet, der ja in gewisser Weise auch eine charakterologische, historische Besonderheit darstellt, da er ja aus der Abwehr der Erkenntnis des Massenmords entstanden ist und aus dieser Abwehr besteht. Und zugleich ist er in seinen strukturellen Prinzipien ein Antisemitismus sans phrase. Durch den hindurch, also die charakterologische Besonderheit ist sozusagen nur eine Ausprägung, durch die hindurch sich der Antisemitismus reproduziert. Und an dem Buch Antisemitismus und Volksstaat habe ich eigentlich immer geschätzt, dass es an einer solchen Einheit im Wesentlichen doch festhält. Das Buch endet allerdings mit dem Nationalsozialismus. Der letzte Satz, wenn ich den zitieren darf, lautet: Wir wollten zeigen, wie der Antisemitismus als das ebenso stereotype wie aufgesetzte Symptom dieser Staatsentwicklung, als im Sinne der Wagnerschen Musik wohlverstandenes Leitmotiv sich durchhält und am Ende die europäischen Juden in die Gaskammern treibt. Damit endet das Buch, und was du jetzt ausgeführt hast, beziehungsweise was auch in dem offenen Brief zu finden ist, das wäre eigentlich die Fortsetzung von Antisemitismus und Volksstaat in dem Sinn, dass dieses sich durchhaltende Leitmotiv nach der Götterdämmerung der Deutschen im Zweiten Weltkrieg sich nicht mehr zwangsläufig durchhält. dass der Universalismus der Vereinigten Staaten es verhindert, dass sich dieses Leitmotiv weiter fortspinnt, dass sozusagen, um im Bild zu bleiben, dieser Universalismus ganz im Sinne der Methode der 12 nur aufeinander bezogenen Töne funktioniert und eine weitere Bildung solcher Leitmotive verhindert, also ein Faschismus möglich ist ohne antisemitische Projektion. Und in diese Richtung scheint dann rückblickend sozusagen auch schon das Vorwort zur zweiten Auflage hinauszulaufen. Ich habe mir das jetzt auch noch einmal angesehen. Unter diesem Gesichtspunkt, da findet sich eigentlich kaum eine Bemerkung über Antisemitismus und relativ wenig zur Besonderheit der Deutschen. Der Volksgemeinschaftsstaat der Nachkriegszeit erscheint als einer ohne Antisemitismus. Der Weltkrieg Spotlatsch hat ihn hervorgebracht und zurück bleibt ein Szenario, das in mancher Hinsicht an Robert Kurz erinnert. Allerdings ist der Unterschied zu Robert Kurz, dass die finale Krise wesentlich offener gefasst wird, nicht ökonomistisch reduziert. Und dadurch taucht hier doch auch wieder die Möglichkeit auf, einer nach dem Vorbild des Faschismus der Vergangenheit realisierten Krisenbewältigung, die du ja doch offen lässt. Das heißt, eine nach dem Vorbild des Faschismus der Vergangenheit realisierte Krisenbewältigung ist eine, die den Antisemitismus ja wiederum einschließt. Das heißt, auch hier kommst du eigentlich nicht um dieses spekulative Moment herum, wenn es darum geht, die Konstellationen, die Möglichkeiten heutiger Krisenbewältigung zu umschreiben. Aber das Vorwort macht, denke ich, auch darauf aufmerksam, dass es im Buch selbst bereits gewisse Voraussetzungen gibt, die dann diese starre Trennung zwischen charakterologischen Besonderheiten und strukturellen Prinzipien ermöglichen. Und zwar möchte ich das als die Verselbstständigung des Staates ansprechen. Da sehe ich im Buch selber einen Widerspruch, der einseitig aufgelöst wird. Und im Vorwort kommt dieser Widerspruch dann besonders deutlich zum Ausdruck in einem Satz, ein typisch Enderwitzscher Satz, also er wird länger dauern. Dabei kann die Ungeheuerlichkeit, dass eine bloß symbolische Aktion praktisch mit allgemeiner Duldung bzw. Zustimmung in der Ermordung von Millionen Menschen resultieren, dass ein rein symptomatisches Verhalten ohne groß auf Protest oder Widerstand zu stoßen die Gestalt eines ebenso bürokratisch geordneten wie viehisch ausgetüftelten Massenmords annehmen kann, als Indiz dafür gelten, wie sehr das pathologisch handelnde Subjekt, das am Ersatzobjekt seinen Widerspruch abreagierende faschistische Staatskonstrukt, dem Dafürhalten und Wollen der Einzelnen entzogen ist, wie sehr es sich zu einem ohne Rückbezug auf die empirischen Staatsbürger, ohne Rückkoppelung an individuelle Urteils- und Meinungsbildungsprozesse prozedierenden und nur mehr seiner eigenen Irrenlogik verpflichteten Herrschaftsautomaten verselbstständigt hat. Punkt. Also hier in einem Satz hat man diesen Widerspruch und den Versuch, den Widerspruch aufzulösen. Also der Satz beginnt mit der allgemeinen Duldung bzw. Zustimmung in der Ermordung von Millionen Menschen und kommt dann zu einem zu einem faschistischen Staatskonstrukt, das dem Durchhalten und Wollen der Einzelnen entzogen ist, wie sehr es sich zu einem ohne Rückbezug auf die empirischen Staatsbürger, ohne Rückkoppelung an individuelle Urteils- und Meinungsbildungsprozesse prozedierenden Herrschaftsautomaten verselbstständigt. Also auf der einen Seite sprichst du von der allgemeinen Duldung bzw. Zustimmung und auf der anderen Seite die Verselbstständigung ohne Rückkoppelung zu einem Herrschaftsautomaten. Und ich denke, in diesem Herrschaftsautomaten wird dieser Widerspruch aufgelöst. Nun meine ich nicht sozusagen, dass dieser Widerspruch in der anderen Richtung aufzulösen wäre, nämlich in der Richtung, als gäbe es keine Verselbstständigung des Staates, als wäre sozusagen der Staat nur das Instrument der Volksgemeinschaft oder der einzelnen Volksgenossen, das sozusagen beliebig manipulierbar ist. Aber ich denke, das, was du beschreibst und mit dem du letztlich abstrahierst vom einzelnen empirischen Staatsbürger und Volksgenossen, das findet sozusagen im empirischen Staatsbürger und Volksgenossen selber statt, nämlich das verselbstständigte, pathologisch handelnde Subjektstaat. Und deshalb kann man vom empirischen Staatsbürger auch gar nicht abstrahieren, wenn man davon spricht. Und deshalb ist sozusagen der Herrschaftsautomat im empirischen Staatsbürger selber vorhanden. Und der Begriff des Deutschseins, so wie ich ihn formulieren würde, dieser Begriff des Deutschseins zielt genau auf diese Einheit, darauf, dass man diesen Widerspruch eben nicht im Herrschaftsautomaten auflösen kann, dass der Staat nicht abstrahiert werden kann von den Bürgern, obwohl er selbst der Staat natürlich abstrahiert. Also dass mit der Abstraktion der empirische Staatsbürger, der Deutsche, nicht einfach verschwindet, im Sinne des fichteschen Ich einfach weggedacht wird und nichts mehr übrig bleibt. Das Problem ist ja eben, dass die Deutschen übrig bleiben, dass sie nur die westliche Demokratie aufgepfropft bekommen und wir sollen also jetzt beurteilen, was daraus wird. Das ist eben nicht einfach und kommt auch ohne Spekulation nicht aus. Diese Verselbstständigung des Staats, die ich also als Abstraktion von der Volksgemeinschaft begreifen würde, diese Verselbstständigung des Staats in der Theorie, die erscheint mir fast wie ein Korrelat zur Reduktion auf das Ökonomische bei Moishe Boston. In beiden Fällen scheint mir mit einiger Notwendigkeit die Frage verloren zu gehen, was den einzelnen eben empirischen Staatsbürger dazu bringt, mit dem wie auch immer von ihm selber verselbstständigten Staat sich so zu identifizieren, dass die vom Kapital erforderte Vernichtungsanstrengung von ihm aufgebracht wird. Deutschsein in diesem Sinn ist also nicht nur staatsloyal sein und kapitalproduktiv arbeiten, wie das Jochen Bruhn in aller Schärfe einmal hervorgehoben hat. Deutschsein heißt beides in der Krise zu tun, das Ganze in der Krise als um seiner selbst willen treiben. Und darum kann ein Materialismus, der dieser Krise gerecht werden möchte, nur antideutsch sein, in dem Sinn, in dem konkreten Sinn, dass er sich das Deutsche als Gegenstand der Kritik wählt. In dem, was du dann über die Phase nach 1945 sagst und schreibst, setzt sich dieses Problem meiner Ansicht nach fort. aber natürlich in einer ganz anderen Konstellation. Das heißt, auch so wie du die Integration Deutschlands in die US-Vorherrschaft darstellst, auch darin sehe ich eine gewisse Verselbstständigung des Staats gegenüber der Rückkoppelung. Das heißt, die US-Herrschaft funktioniert sozusagen auch wie ein Herrschaftsautomat, aber in einer anderen Konstellation eben, in einer anderen globalen Konstellation. Dadurch wird es dir aber möglich, vom Antisemitismus zu abstrahieren. Und das bedeutet dann natürlich, dass du in der Position gegenüber Israel diesen Antisemitismus ausblenden kannst, die Möglichkeit des Antisemitismus ausblenden kannst. Und darin sehe ich auch das Beklemmende an deinem Kommentar, dass du aufgrund dieser Theorie die ideologische und realpolitische Beziehung zwischen Deutschland und dem arabischen Islamismus, also konkret etwa auch wie viel an ideologischem Erbe des Nationalsozialismus in den Islamismus hineingetragen werden konnte oder eingegangen ist, dass du diese Beziehung gleichfalls ausblendest und damit auch die Gefahren, die durch Massenvernichtungswaffen für Israel tatsächlich drohen. Ganz so, als hätten die Deutschen nicht klargemacht, und das wird ja von deinem Buch Antisemitismus und Volksstaat wirklich in phänomenaler Weise hervorgehoben, als hätten die Deutschen nicht klargemacht, dass der antisemitische Wahn im Besonderen eine andere Kapazität hat als der rassistische Wahn im Allgemeinen. Den ganz zuletzt bei einem sozusagen zeitgenössischen, zeithistorischen Kommentar will ich nur so viel sagen, dass ich also darauf weiterhin nicht eingehen werde, weil, also soweit ich mich als Historiker verstehe, mir sich bei dieser Parallele zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und dem Islamismus und den arabischen Terrorismusorganisationen und was immer die Federn sträuben. Ich halte das also für so unhistorisch und für so ungeheuer abstrakt, die Parallelisierung, die ihr ja alle sehr fleißig betreibt. Da kann ich nicht mit. Ja, das, also es sieht so über die realen Zusammenhänge der sogenannten Dritten Welt, die Entstehungsgeschichte, Imperialismus, die Formen des europäischen und amerikanischen Imperialismus, sieht also so hinweg über all diese Zusammenhänge, dass ich mich da einfach nicht damit auseinandersetzen kann. Das Erste war wirklich, wir haben die Dritte Welt klein gemacht. Und nun stellt sich heraus, die Barbarei, die unser Kapitalismus produziert, die findet sich auch in der Dritten Welt. Ja, die wird also nicht etwa, finden Sie nicht etwa bei uns, die Barbarei, die der Adorno angeprangert hat als Resultat der regressiven Tendenzen des Kapitalismus, sondern siehe da, die Dritte Welt hat die Barbarei. Da können wir sie gehorsam bekämpfen und können also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können dort die Barbarei, die uns alle bedroht, bekämpfen und können gleichzeitig auch die Dritte Welt klein halten und in der Stellung halten, in der sie sich befindet. Also da kann ich nicht mit. deine Ausführungen zu der Dialektik von Besonderem und Allgemeinem, die waren sehr schön und das kann ich also nur unterschreiben. Ich habe nur das eine Problem damit. Es gibt Situationen, in der das Besondere zum prägenden Allgemeinen wird oder zum Prototyp, zum Archetyp eines neuen Allgemeinen und insofern also sich die Sache umkehrt. Es ist nicht mehr Exemplar einer allgemeinen Entwicklung, sondern es wird zum, wie der Kierkegaard emphatisch sagt, zum Augenblick, und der Augenblick ist bei ihm ein anderer Ausdruck für Christus, zum Augenblick, wir kennen noch ihn als den Augenblick der Wahrheit, in dem die Geschichte storniert und auf dieses neue Paradigma gebracht wird oder durch dieses neue Paradigma bestimmt wird. Der Witz ist nur, bei Kierkegaard heißt das, Geschichte als Geschichte ist außer Kraft gesetzt, und das interpretiere ich als Kierkegaards bewusstlosen Versuch, die frühen neuen bürgerlichen Formen einer totalitären Herrschaft zum Zwecke der Stornierung von Geschichte, wie sie sich zum ersten Mal beim ersten Napoleon oder beim dritten Napoleon zeigen und wie sie eben auch bei dem deutschen Faschismus sich noch zeigen, die sozusagen theoretisch zu fassen mit seinem christologischen Modell. Nur, wenn also tatsächlich solche Situationen beschrieben werden und ja auch einen Realitätsgehalt haben, dass das Besondere zum Paradigma eines neuen Allgemeinen oder einer neuen Entwicklung wird, wie beschreiben wir dann unsere gegenwärtige Situation? Also dieses Modell, in dem das Besondere zum neuen Allgemeinen geworden ist, der deutsche Faschismus, ist doch nun einmal mit dem Zweiten Weltkrieg erst einmal zu Ende gewesen. Und die Entwicklung, die kapitalistische, geht weiter und sie geht also auch bei uns weiter, aber sie geht primär in anderen Weltteilen weiter. Wie bestimmst du dann das Verhältnis dieses neuen Paradigmas, das also sozusagen fortdauert und das die Geschichte eigentlich storniert hat, beziehungsweise umgekrempelt hat, zu der übrigen fortlaufenden Geschichte? Beschreibst du die nach dem neuen Paradigma? Dann musst du sagen, also Amerika ist jetzt das neue Paradigma eines durch dieses virulent gewordene, besondere, neu gestalteten Allgemeinen. Oder du musst sagen, die Deutschen sind eigentlich immer noch diejenigen, die in Kürze die Geschichte auf den Kopf hauen werden, weil sie also das Paradigma sind, das nur noch nicht, das latente Paradigma, das nur noch nicht manifest geworden oder nicht wieder manifest geworden ist. Schön und gut, aber wie gesagt, die Geschichte geht weiter und das christologische Konstrukt hat, wie damals der Napoleon der Erste ja auch und der Napoleon der Dritte auch, ist von der Geschichte überholt worden und die Geschichte ist nicht einfach nach diesem Paradigma weitergegangen. Die Frage, ob die Figur vom raffenden Kapital schon antizionistisch war, auch oder wäre, auch wenn das Raffende noch gar nicht mit dem Juden assoziiert wird, die kommt mir sehr akademisch vor. Ich denke, man muss, und da bin ich also nicht sicher, wie weit du dem zustimmen würdest, man muss doch erst einmal davon ausgehen, dass dort, wo vom raffenden Kapital die Rede ist, auch vom Juden die Rede ist. Also die beiden entstehen Hand in Hand und es gibt keine Figuren, die dem vorausgingen. Das heißt aber nicht, dass also, und da fängt ja genau der Antisemitismus an, dass die Juden automatisch mit dem raffenden Kapital assoziiert werden, sondern dass es da eine historische Akzidentialität, die Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit gibt, die die Juden in diese Position rücken. Historisch kontingente Ereignisse, die aber sich dann tatsächlich zu einem Stereotyp verdichten und dann ist der Jude eben, steht er für das raffende Kapital. Wenn das aber so ist, dann ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass eine historische Situation kommt oder eine historische Entwicklung kommt, in der der Jude diese eben qua der Jude vindizierte Buhmann-Position auch wieder räumt, dass er aus ihr wieder verschwindet, weil sie eben einen aus historisch kontingenten, wenn auch sehr langwierigen Ereignissen hervorgegangene Rolle und Funktion ist, die er da übernommen hat. Und das Dritte, ja, die Auflösung in meinem Vorwort, das ich da noch geschrieben habe, die in der Tat ja etwas merkwürdig klingt. Also erst dulden die Staatsbürger das Tun des Staatsapparats und nachher ist der Staatsapparat, der Staatsautomat, der diese Duldung eigentlich gar nicht braucht, weil er ja automatisch funktioniert. Deine Auflösung, damit habe ich meine Probleme, nämlich sozusagen den Automatismus des Staatsautomaten dadurch zu garantieren, dass nicht, wie ich es tue, er sozusagen institutionell begründet wird, dass man sagt, also der Staat ist eben als der Automat institutionalisiert und so funktioniert er auch, sondern ihn in die Subjekte selber zurückzuverlegen und zu sagen, die Subjekte selber internalisieren diesen Automatismus oder verkörpern diesen Automatismus und eben deshalb funktioniert er so perfekt. Da würde ich sagen, da würde ich dich unter den Postulatsverdacht stellen, unter den du mich stellst, aber nicht aus ökonomischen Gründen, also nicht, dass ich dir vorwerfe, du treibst Ökonomismus oder wie immer das schöne Wort heißt, sondern dass ich da finde, dass die Rolle der Subjekte auf merkwürdige Weise verschoben erscheint. Irgendwie hast du das Bedürfnis, und das ist mir auch schon bei mehreren anderen Vorträgen aufgefallen, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte faschistische Disposition dadurch festzuklopfen, dass du sie in die Subjekte selber verlegst und sagst, also die handeln sozusagen das, was der Staat qua Institution verkörpert, handeln die qua Individuen in sich selber ab und dadurch sind sie staatstragend. Bei dem Postone ist das dieses Moment, dass er den Antisemitismus eigentlich zum Bedürfnis der Subjekte macht. Also den Antisemitismus, das gibt ja eine gewisse Affinität, eigentlich sagt, die Leute brauchen das, um den in ihnen vorhandenen Konflikt zwischen abstrakt und konkret, zwischen romantisch verbrämtem Gebrauchswert und abstraktem Tauschwert, um damit fertig zu werden und um das so auseinander zu dividieren, dass sie also mit sich selbst im Einklang sind. Ich habe es vielleicht jetzt etwas verkürzt dargestellt. Ich finde, das ist gar nicht unbedingt nötig, da eine ganze Psychologie des Subjektverhaltens, das also diesen externen Konflikt internalisiert und zur eigenen Sache macht, dieses so zu konstruieren. Denn ich denke, es reicht doch eigentlich zu sagen, die gesellschaftliche Konstellation ist so, dass die Subjekte ein Interesse daran haben müssen, bestimmte Intentionen und Propositionen des Staatsautomaten zu übernehmen und zu ihrer Sache zu machen, weil ihr Wohlbefinden daran hängt, weil sie sonst also irgendwo in Gefahr geraten, unter die Staatsräder zu kommen und was weiß ich. Also diese Form der Überspitzung, dass man sagt, also die Leute wollen das, weil sie es internalisiert haben, weil sie eigentlich jetzt zu Verkörperungen dieses Konflikts und der Art, wie der Konflikt bewältigt wird, geworden sind, das finde ich also eigentlich sozusagen eine Drehung zu viel und ich frage mich, warum sie nötig ist. Ja, zu dem Punkt 1 frage ich mich, woher du diese Gewissheit nimmst, dass 1945 die Periode, diese Epoche, sozusagen die deutsche Epoche zu Ende gegangen ist. Woher du die Gewissheit nimmst, dass der deutsche Sonderweg abgeschlossen ist und dieses Paradigmatische von der Geschichte überholt worden ist. Als Deutscher, ja. Also, woher du die Gewissheit nimmst, dass ab diesem Zeitpunkt sozusagen als einer, in bestimmten Sinn, als einer Stunde Null die Verallgemeinerung dessen möglich ist, was Deutschland in Besonderheit demonstriert hat. Da fehlt es mir einfach auch an Begründungen. Da ist mir sozusagen der Verweis auf die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten einfach zu wenig. Das scheint mir doch zu mechanisch gedacht, dass hier einfach ein Herrschaftsautomat an die Stelle eines anderen gesetzt wird. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die Frage, die mich beschäftigt, ist ja eher, inwiefern geht diese Periode eigentlich weiter? In anderen Formen natürlich. Aber diese starre Trennung von 1945, das erweist sich ja gerade, würde ich sagen, unseren Erfahrungen seit 1989 gemäß als eine Trennung, die gar keine starre Trennung ist, sondern die eigentlich einen Übergang darstellt und in der sich sozusagen auch die Besonderheit des Deutschen durchaus reproduziert. Natürlich würde ich nicht sagen, dass sie identisch bleibt und die ganzen Konstellationen haben sich natürlich verändert und auch die Formen sozusagen, in denen die europäische Integration jetzt stattfindet, das sind natürlich ganz andere Formen als die vom Nationalsozialismus vorweggenommenen. Aber dieser Zusammenhang der Periode, die jetzt mit 1989 begonnen hat und mit der Periode, die 1945 endete, dieser Zusammenhang scheint mir zunehmend an Evidenz zu gewinnen und deshalb kann ich diese historische Zäsur 1945 nicht mehr in dieser Eindeutigkeit nachvollziehen. Kann ja sein, ja. Aber was immer Deutschland jetzt tut, oder wie immer es sich entwickelt, es entwickelt sich in einem Kontext, und zwar in einem neuen Kontext. Ja. Ist der nun selber also durch deutsche Momente geprägt, wie ich es meine, oder also deutsche Momente, aber Sachen, die in Deutschland vorgelebt worden sind, oder ist er völlig frei davon? Und wie stellst du dir das Verhältnis vor zwischen diesem Sonderweg, den du offenbar auf Deutschland erst einmal beschränkt hast, und der restlichen Welt? Ja, ich denke, der Begriff des Sonderwegs führt da auch einfach in die Irre. Weil ja sozusagen der Sonderweg unterstellt ja bereits, dass der Sonderweg irgendwann endet. Also so wie er heute verwendet wird, dieser Begriff des Sonderwegs unterstellt bereits, dass dieser Sonderweg irgendwann endet und dann sozusagen, dass er irgendwann in den Mainstream mündet, dass er irgendwann sich auflöst in der Universalisierung, dass irgendwann sozusagen die Herrschaft identisch wird in einem Herrschaftsautomaten gewissermaßen, der universal herrscht, dass sie irgendwann dieser Universalismus vollendet ist. Was ich versucht habe anzudeuten, zielt sozusagen eher auf eine Konstellation, in der die Besonderheit im Allgemeinen nicht einfach aufgehoben wird im Sinne von verschwindet, sondern in der sie sich ständig reproduziert, aber eben in durchaus verschiedener Gestalt. Und sozusagen, dass die Universalisierung gewisse Momente realisiert, die von den Deutschen in Gang gesetzt worden sind, das schließt nicht aus, dass sich erneut eine Konstellation herstellt zwischen Universalisierung und deutscher Krisenbewältigung. Das schließt es nicht aus und ich kenne kein Argument, das das ausschließen könnte. Und alle Erfahrungen, die wir nach 1989 machen können, verweisen darauf, dass sich diese Konstellation reproduzieren kann. Also dass sozusagen zwar ein neuer Universalismus entstanden ist aufgrund der deutschen Krisenbewältigung, aber dieser Universalismus keineswegs ausschließt, dass er sich wieder gegen eine deutsche Form der Krisenbewältigung gestellt sieht. Da fehlt es mir sozusagen an dieser ganzen Universalismus, so wie der Universalismus der US-Herrschaft dargestellt wird, blendet er eigentlich immer diese Dialektik aus. Also ich denke, die pauschale Aussage, dass der Staat von der Gesellschaft zusammengehalten wird, ist falsch. Das hängt sehr von historischen Umständen ab. Das ist so mal gewesen und auch mal andersrum. Also dass in der Tat die Forstgemeinschaft sich recht lückenlos hinter dieses Projekt geschart hat, keine Frage. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, von dem ich vorhin sprach. Ich sehe nicht, warum man also nun sozusagen noch die Subjekte selber quasi wieder zu autonomen Subjekten machen muss, indem man ihnen das Staatsinteresse als den Willen internalisiert und sagt, also was hier ausgeführt wird, das haben die Subjekte aus freiem Willen getan. Das ist wieder diese postone Diskussion, über die wir vorhin sprachen. Da würde ich doch meine Bedenken haben gegen so eine Formulierung. Und in dem Sinn bin ich nicht prinzipiell gegen die Historisierung des Deutschen, nur sehe ich das Problem der Kritik darin, die Historisierung selber als das eine zu betrachten und dem starr gegenüberzusetzen strukturelle Prinzipien und die Phänomene wie zum Beispiel den Antisemitismus auf die Seite der Historisierung zu nehmen und andere Phänomene wie das Führerprinzip auf die Seite der strukturellen Prinzipien oder wie immer. Nicht? Darin sehe ich das Problem, in dieser starren Trennung, in dieser Gegenübersetzung, weil da eigentlich gerade diese Dialektik verfehlt wird zwischen Besonderheit und Allgemeinheit. Da kommt dann eben auch immer ein spekulatives Moment hinzu, unvermeidlich. Also gerade diese Formulierung, wenn ich das kurz mal aufgreifen darf, das würde ich in der Tat bestreiten, dass es also eine individuelle Entscheidung ist, ob jemand als Antisemit agiert oder nicht. Das andere, dass also ich in der Tat vielleicht jetzt etwas überbetont habe, die staatsintegrative oder vom Staat geübte integrative Funktion, das würde ich also ohne weiteres konzidieren. Ich habe ja in meinem Buch, also nicht zuletzt auch selber versucht nachzuzeichnen, wie der starke Staat als antisemitischer Staat überwechselt in den Volksstaat, der nun wirklich getragen ist von breiten Schichten mit ihrem Antisemitismus. Nur, wogegen ich mich eigentlich sträube, ist, dass aus solchen Bewegungen dann immer doch irgendwo ein bürgerliches Subjektmodell gemacht wird, wo die Subjekte selbstverantwortlich erscheinen für die Haltung, die sie einnehmen, für die Optionen, die sie treffen. Ich würde sagen, das ist doch gar nicht nötig. Es reicht doch völlig, nach ihren ökonomischen, ihren sonstigen Interessen zu gucken, um zu sehen, sie sind in der Tat da Objekt der Zwänge, die auf sie einwirken. Aber dass sie also nur deshalb als Mördersubjekte oder als was weiß ich stilisiert werden, das heißt doch eigentlich schon, dass das bürgerliche Subjekt sich wieder reinbringt und sagt, also was ich tue, das will ich selber auch getan haben. Aber die Arbeiterschaft im Dritten Reich, die hat sicher gar nicht das Bedürfnis gehabt, auch das selber getan zu haben, sondern die hat unter den Bedingungen, unter denen sie lebte und agierte, dann unter Umständen wirklich mitgewirkt, aktiv mitgewirkt. Aber das ist gar nicht nötig, denn deshalb irgendeinen Mordinstinkt oder dergleichen zu unterstellen. Sondern die gesellschaftlichen Zwänge sind unter Umständen so, dass die Subjekte als Marionetten dieser gesellschaftlichen Zwänge so agieren, wie sie agieren. Ich frage mich, wo dieses unglaubliche Bedürfnis herrührt, das Subjekt qua Subjekt, also als einer eigenen Dezision gehorchen, festzuhalten. Das Ich kann diese Frage beantworten, zumindest, weil es ja darauf ankäme, diesen Marionettenstatus irgendwie zu überwinden. Aber wenn es schon konstitutionell nicht möglich ist, diesen Marionettenstatus zu überwinden, dann können wir uns auch diese ganze Veranstaltung schenken. Das war jetzt eine Antwort. Ja, es geht aber doch nicht, der Marionettenstatus heißt doch nicht, dass nicht, also wenn die historischen Bedingungen sich ändern oder wenn sich Gruppen die Änderung historischer Bedingungen erzwingen, dass dann auch die Zwänge entfallen, die ja in der Tat äußere Zwänge sind, also aus dem gesellschaftlichen Gesamtgefüge resultieren. Da ist es doch viel schwerer, es sei denn also im Umerziehungsaspekt, ist es doch viel schwerer, die Subjekte, wenn sie denn so internalisiert haben, dass sie also das als eigenen Trieb empfinden, die nun wieder also zur Normalität zu bewegen. Dann müssen wir die dann alle in Anstalten einweisen. Vielleicht reicht es ja doch, ökonomische Verhältnisse zu verändern und vielleicht auch noch ein paar andere Verhältnisse, um diese Subjekte aus Marionetten wieder in normale, nicht sehr selbstverantwortliche, aber doch normale Subjekte zu verwandeln. Ja, aber wie soll das denn möglich sein? Denn, wie sollen die, diese Marionetten denn dazu in der Lage sein, ihre Verhältnisse selbst in die Hand zu nehmen und selber zu verändern und dann eben andere Bedingungen zu schaffen? Wie soll eine reine Marionette dazu fähig sein? Schon wieder dieses, es muss eben alles pädagogisch laufen. Die Subjekte werden dazu nicht imstande sein. Aber vielleicht ist das System, fährt sich so an die Wand, dass dann die Subjekte wieder eine Chance erhalten, für sich selber zu agieren. Vielleicht ist das die einzige Chance. Und da haben eben alle Angst davor, wegen der berühmten Barbarei. Das ist offenbar ein sehr wichtiger Punkt. Die Barbarei, die uns, wie gesagt, interessanterweise nur aus der dritten Welt entgegengrinst. Also ich hab da jetzt noch eine kurze Frage an dich. Dieser Begriff der Marionette erscheint dir überhaupt nicht fragwürdig im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Also die Individuen als Anhängsel des Herrschaftsautomaten, die das exekutieren. Was hältst du eigentlich von Franz Neumanns Behemoth? Also ich denke, die Alternative ist sozusagen falsch. Auf der einen Seite Marionette, auf der anderen Seite bürgerliches Individuum mit freiem Willen. Das ist, denke ich, tatsächlich die falsche Alternative. Also auf der einen Seite hat man die Individuen als Marionetten des Staats und auf der anderen Seite hat man den Staat als Instrument in der Hand von frei entscheidenden Individuen. Also so, denke ich, kann man den Nationalsozialismus weder nach der einen Seite hin noch nach der anderen Seite hin begreifen. Ich denke, man kommt da eher weiter, wenn man sich zum Beispiel diese Studie von Franz Neumann ansieht, Behemoth, wo ja beschrieben wird, wie das funktioniert, was du als Herrschaftsautomat bezeichnest und wo du ja selbst sozusagen nicht glücklich bist mit dieser Bezeichnung Herrschaftsautomat und deshalb diesen Herrschaftsautomaten als einen dem Wahnsinn Verfallenen darstellen musst, weil dieser Zusammenhang zwischen Herrschaftsautomat und Marionetten irgendwie nicht aufgeht in der Beschreibung dieses Vernichtungswahnsinns, der sich da vollzogen hat. Und ich denke, diese Formulierung, die du wählst, ein dem vom Wahnsinn geschüttelter Staat, vom Wahnsinn geschüttelter Herrschaftsautomat, die bringt sozusagen dein eigenes Unbehagen an dieser Theorie zum Ausdruck. Und ich denke, dass sozusagen dieses Unbehagen in Kritik zu wenden, da wäre eine Auseinandersetzung mit Franz Neumann zum Beispiel ganz sinnvoll, der gewissermaßen diesen Widerspruch eigentlich festhält, obwohl er ja weitgehend vom Antisemitismus abstrahiert, aber dennoch sozusagen diesen Widerspruch festhält, diesen Widerspruch zwischen den Individuen, zwischen der Zustimmung der Individuen auf der einen Seite als Subjekte und auf der anderen Seite die Verselbstständigung des Staats im Konkurrenzkampf, im wahnsinnigen Konkurrenzkampf, im rasenden Konkurrenzkampf dieser Subjekte, der von Anfang an auf Vernichtung zielt. Bisschen zuspitzen wollen, denn mir ist bei dieser Beschreibung der Funktion des deutschen Staates nach 1945 auch aufgefallen, dass da eigentlich nicht spezifisch Deutsches drin vorkam, sondern mir ist auch aufgefallen, dass da eigentlich nichts vorkam, was spezifisch für die Zeit nach 1945 ist. Also Überproduktionskrisen gab es vorher auch immer schon. Und damit will ich versuchen, die Diskussion wieder auf den Begriff des Materialismus zurückzubringen, der doch ein historischer Materialismus sein sollte und was auch die einzige Möglichkeit ist, diesen Widerspruch von Allgemeinem und Besonderem, der immer versucht, das Deutsche als das Besondere zu fassen, dagegen eine Kapitalkritik gestellt wird. Wenn wir dieses Wort vom Postfaschismus, von dem ich mir immer noch sicher bin, ob es ein gutes Wort ist, aber wenn wir das jedenfalls ernst nehmen, dann heißt das doch, dass nach 1945 der Kapitalismus ein anderer ist und eben nicht nur der in Deutschland. Und also das muss doch bestimmte Konsequenzen haben. Also das heißt doch dann zum Beispiel, dass ich dieses deutsche Besondere nicht mehr immer nur in Deutschland finde, sondern dass ich mir natürlich angucken muss, wie dieser Exportschlager deutscher Sonderweg sich inzwischen so ausgebreitet hat, dass es eben inzwischen natürlich kein Sonderweg mehr ist. Ich habe das Gefühl, da tritt die Debatte auch immer so ein bisschen auf der Stelle oder da kommen wir heute Abend auch nicht weiter, weil zwei Sachen, denke ich, durcheinander gehen. Das eine ist ja, dass das sowohl Ulrich Enderwitz als auch Gerhard Schreit, da bestand ja erstmal keine Differenz, darauf hingewiesen haben, wie bestimmte Momente, die eben mit dem deutschen Faschismus verbunden waren, durchaus loslösbar sind, jetzt von diesem geografischen Ding Deutschland oder so. Ne? Also das ist ja auch in den Büchern entsprechend nachzulesen. Die Frage wäre eben eher das, was Gerhard Schreit nochmal aufgeworfen hatte, was man sozusagen zu einem allgemeinen strukturellen Faschismusbegriff dann macht und was man halt als besonderes und dann historisch auch Vergängliches dann wiederum abspaltet. Also so würde ich denken, müsste die Diskussion dann eher geführt werden. Und damit wären wir eben ganz konkret wieder bei der Frage, inwieweit Antisemitismus für eine bestimmte Krisenbewältigung eben konstitutiv ist oder, was mir auch nicht ganz klar ist, wie man das aktuell behaupten kann, dann doch eher akzidentiell und damit auch historisch irgendwo durch. Ne? Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es um diese Frage geht von deutscher Besonderheit und ihrer möglichen Verallgemeinerung oder so. Das ist ja der Witz, dass diese deutschen Momente von Vergesellschaftung immer wieder aktualisiert werden könnten, noch anderswo auftauchen. Die Frage wäre, in welche? Ich möchte nur kurz zwei, drei Fragen noch formulieren. Die erste ist, wenn wir in diesem Einladungstext von dem Konzept Materialismus sprechen wollen, dann meinen wir es natürlich in dem Sinne, wie es auch Karl Korsch gemeint hat. Nämlich in dem Sinne, dass Materialismus die Pflicht ist der Kritik an der idealistischen Abstraktion und dass diese Kritik in ihrer Geschichte die verschiedensten Formen annehmen kann. Und dass diese Formen selber wiederum historisch vergängliche Formen sind und dass der Marxismus als ein System sich als eine historisch vergängliche und vergangene Form des Materialismus erwiesen hat. Wenn wir nun fragen, was ist das Verhältnis von Marxismus und Materialismus, wir müssen sicherlich feststellen, dass der Marxismus mit einem ausgeprägten Hang zu Ontologisierungen sich auszeichnet. Dass der Marxismus, der vom Materialismus übernommen werden soll, einer ist, der die Arbeit als die Grundbestimmung des Menschen sieht. Und der die Arbeit als eine einerseits Bedrohung durch Not, andererseits Chance sieht von Selbstverwirklichung. Und mir scheint, und dafür sprechen auch diverse Äußerungen Ulrich Enderwitz in so kritischen Theorien, dass Ulrich Enderwitz sozusagen am äußersten, extremsten, radikalsten Flügel des Marxismus kurz vor seinem Übergang zum Materialismus angesiedelt ist. Und eben in seinem Hauptwerk Reichtum und Religion. Reichtum und Religion beginnt im ersten Band mit einem länglichen Vorwort, einem Exkurs zum Begriff der Arbeit. Es wird gesagt, das Grundphänomen von Entfremdung leitet daraus sich her, dass die Arbeitskraft, die in den Körper des Menschen gebannt ist, ihren eigenen Überschuss nicht als ihre eigene Leistung verstehen kann. Eine anthropologische Lücke tut sich auf zwischen der Fähigkeit des Menschen, den Reichtum zu produzieren, abstrakt, und der Unfähigkeit, der Not, diese ihre eigene Fähigkeit als ihre ureigene anzuerkennen. Daraus lässt sich einerseits aus der Konstruktion, die ich eine Anthropologie der Arbeit nennen möchte, leitet sich einerseits der spannende und bemerkenswerte Dynamismus der gesamten Analyse her. Ist der Dynamismus, der in vielem an die Konstruktionen von Ludwig Feuerbach erinnert, wonach Befreiung nichts anderes wäre, als diese anthropologische Lücke zu überspringen. Versteht sich, dass in dieser Konstruktion eine reale Abstraktion, eine Verdinglichung eines sozialen Verhältnisses nicht gedacht werden kann. Und entsprechend ist auch in den Schriften über das Problem des Geldes, so wie es etwa bei Spinoza auftaucht, nicht weiter bedacht. Dieser Dynamismus ist allerdings der in die Sackgasse hineinführt, weil er sozusagen in das Problem des marionettenhaften Seins geradezu mündet. Wie will ich erklären und kann ich überhaupt erklären und darf ich überhaupt erklären, dass eine soziale Gestalt wie Johann Georg Elser, der Hitler-Attentäter, überhaupt möglich ist? Johann Georg Elser müsste ja sozusagen als eine Marionette in der Lage gewesen sein, den alten Faden, an dem er hängt, durchzuschneiden. Das kann man von keinem Pinocchio erwarten. Das wäre eine Puppe, eine Art Selbstmord. Und darum ist diese Festlegung auf den Determinismus, denke ich, selber ein Teil des Problems. Den Ulrich Enderwitz in vielem sehr schätzt, aber in dem Entscheidenden gar nicht schätzt, hat gesagt, dass in der Alternative zwischen Determinismus und Voluntarismus jede einseitige Festlegung an sich selber falsch ist. Und diese einseitige Festlegung ist an sich selber falsch, weil nun auch wiederum in anderen Sinne anthropologisch die Freiheit des Menschen dafür oder dagegen zu sein konstitutiv ist. Es ist auch durch Enderwitz bekannt, ein sehr schöner Brief an das Amt für Volkszählung in Berlin, wo er sich weigert, den ihm eingesandten Fragebogen auszufüllen, weil er sich eben nicht als statistische Größe von diesen Administranten verbuchen lassen wollte. Dieser Brief selber ist der beste Einspruch gegen die Theorie, die er geleistet hat heute Abend. Und ist auch gut so, weil dieser Einspruch zugleich auch, und dann kommen wir zum zweiten und letzten Punkt, dieser Einspruch zugleich eben auch bedeutet, dass in dieser anthropologischen Ebene Freiheit eine Art Vorschein ist der Fähigkeit der menschlichen Gattung zur kommunistischen Vergesellschaftung. Wenn wir diese Fähigkeit denken wollen, dann müssen wir auch zugleich denken, das Problem der Realabstraktion, des Geldes und des Kapitals nicht einfach nur als eines rein dynamischen Prozesses, sondern als ein Prozesses, der sich in seinem Prozess auf sich selbst als Vergegenständlichung beziehen muss, um mit sich identisch zu sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die von dir fortgewiesene Frage nach Israel kommen. Es kann ja nicht sein, einerseits zu behaupten, die Verkörperung des Juden als raffendes Kapital hätte den Status eines Buhmanns, wie du gesagt hast, den man jederzeit wegschicken kann oder herrufen kann, und andererseits jede Erwägung dessen auszuschließen, sogar als Zumutung von sich zu weisen, dass Israel als ein Staat in die Rolle dieses kollektiven Buhmanns der Weltgeschichte hineingeraten ist. Also ich kann nicht verstehen, wie man einerseits einen funktionellen Begriff haben kann von Antisemitismus, wo die Rolle des Judens auch durch Radfahrer oder Blonde oder Grüne eingenommen werden könnte, und andererseits keinen einzigen Gedanken der Frage widmet, ob es nicht zumindest denkmöglich, und ich würde sagen, es ist tatsächlich so, dass Israel in diese Rolle des staatlich organisierten Kollektivjuden für die Staatenwelt gerät, also eine Art geopolitischen Reproduktion des Antisemitismus als Antizionismus. Weil ich denke, dass Ulrich Endert jetzt darauf gleich noch abschließend antworten möchte? Oder? Nee, na gut, dann. Ich hab ja vorhin gesagt, also dazu nehme ich keine Stellung zu dem Thema. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute haben wir ein Streitgespräch gehört zwischen Ulrich Enderwitz und Gerhard Scheidt. Zum Schluss gab es noch ein paar andere Diskutanten. Man hat sie vielleicht an den Stimmen erkannt. Das ist ja aber unwesentlich. Das Thema hieß heute: Eins teilt sich in zwei. Die Besiegelung eines Schismas. Die Gretchenfrage: Wie hältst du es mit den Antideutschen? Die ja auch alle umtreibt, die gar keinen Begriff davon haben, was die so denken. Pro-westliche, imperialistische Kriegstreiber seien das. Islamfeindliche Rassisten. Kurz Kapitalistenfreunde und US-Knechte im linken Gewand. Was hat es mit denen auf sich? Schon bald nach der Implosion des Realsozialismus im Osten und der Erosion der Systemkritik im Westen in den 90er Jahren bildet sich langsam eine Variante der Linken heraus, die sich nicht länger auf Bewegungstraditionen beruft, sondern sich in der neuen politischen Konstellation auf die eigentümliche Praxis theoretisch-kritischen Arbeitens zurückgeworfen sieht. Sie findet in den Theorien Freuds und Adornos aber nach wie vor auch Marxens Bezugspunkte, was sie zunehmend von der alten Linken, von Parteien und den Massen, von Bewegungen und Völkern entfremdet. Die Fraktion der Antideutschen, die sich übrigens mittlerweile nicht mehr derart selbst etikettiert, hält sich für die letzte verbliebene Spielart von Antifaschismus. Traditionellere Fraktionen der Linken halten das für einen Spleen und basteln gleich einen Popanz daraus. Nach dem Massaker des 11. September 2001 treibt die Debatte zur Klärung, zur offenen Konfrontation. Die Konfrontation besiegelt die Spaltung, die sich längst abgezeichnet hat. Im Frühjahr 2002, ein halbes Jahr nach dem blutigen Fanal, treffen im Rahmen eines Freiburger Symposiums zwei exponierte Kritiker aufeinander, die sich bisher in vielem einig wähnten. Hier prononcieren beide Autoren ihre fundamentalen Differenzen. Ulrich Enderwitz machte seine Manschetten geltend, einen wissenschaftlichen Begriff des Antideutschen überhaupt zu akzeptieren, und begründete dies. Er zeichnete den deutschen Sonderweg in der staatlichen Forcierung der ökonomischen Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert nach. Gerhard Scheidt hingegen wies darauf hin, dass das induktive Verallgemeinern, das ja die Kritik der Ökonomie mit Recht betreibt, in der Analyse und Kritik der politischen Sphäre, der Staatstätigkeit, auf Kosten der Erkenntnis, auf Kosten der Dialektik nämlich geht. So sei insbesondere kein Begriff der NS-Barbarei als antisemitischer Krisenlösung zu haben. Das war Sachzwang FM. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt.